13. Noch einmal Maurice Joly. 1. Jolys falsches Taufzeugnis. Die Klägerschaft hat dem Gericht ein Taufzeugnis vorgelegt, nachdem Joly 1829 geboren und getauft ist. Ich bekam nun erst Mitte März aus Paris die Fotokopie der Broschüre Jolys Sans passer sur programme par Louis Mémé. Ich finde darin eine Angabe, die sein Geburtsjahr genauer angibt, als es die mir von französischen Freunden mitgeteilte Berechnung nach Seite 5 möglich machte. War nach Seite 5 nur mit Wahrscheinlichkeit anzunehmen, dass Joly nicht 1829 geboren sei, so ergibt folgender Satz den einwandfreien Beweis, dass er nach 1829 geboren ist. Joly schreibt auf Seite 3, auf Deutsch übersetzt: Ich bin geboren in den ersten Jahren der Regierung Louis Philippes. Nun kam Louis Philippe erst im August 1830 zur Regierung. Joly ist also frühestens 1830, 1831 geboren, jedenfalls nicht 1829, wie das von der jüdischen Klägerschaft vorgelegte Taufzeugnis angibt. Gab also schon der Widerspruch der Angaben des Namens der Mutter, Joly nennt sie Corbara, das Taufzeugnis Courtois, zu Argwohn Veranlassung, so zeigt sich in der Angabe des Geburtsjahres die völlige Wertlosigkeit des von Judentum vorgelegten Dokumentes. Auch La Grande Encyclopédie, Paris Lamiro, gibt sein Geburtsjahr 1831 an, während Larousse Dictionnaire Universel des 19. Jahrhunderts sogar 1835 als sein Geburtsjahr anführt. Ich bleibe also bei meiner ersten, aus anderen Quellen gefundenen Angabe des Jahres 1831 als wahrscheinliches Geburtsjahr. 1829 ist jedenfalls falsch. Dabei weise ich noch auf eine andere Unstimmigkeit hin. Der Vater soll Generalrat gewesen sein, während im Taufzeugnis der Vater Goli Advokat ist. Wenn auch die Frage nach Jolys Herkunft an sich belanglos ist und an dem Inhalte der Protokolle, der Dialoge und anderer jüdischer Dokumente nichts ändert, so ist der Fall doch für den Kriminalisten und Psychologen interessant. Zeigt er doch, wie einflussreiche Juden ihre Herkunft zu tarnen versuchen und zu tarnen verstehen. In den Sigilla Veri sind zahlreiche ähnliche Fälle angeführt. Ich erwähne nur Palaeologa, der nicht Spross eines byzantinischen Fürstengeschlechtes, sondern eines jüdischen Wiener Gauners Braun war. Bei Namensänderung wählen außerdem die Juden gebräuchliche Namen besonders gerne, weil hier die Nachforschung besonders erschwert ist. Vergleiche Sigilla Veri, Stichwort Namensänderungen, Band 3, Seite 785 bis 790. Für unseren Spezialfall bleibt also nur die Tatsache, das von der Klägerschaft vorgelegte Taufzeugnis widerspricht Jolys eigenen Angaben. 2. Finanzierung der Dialoge durch Juden. Die auf Seite 15 und 25 gebrachte Angabe über die Finanzierung der Herausgabe der Jolyschen Dialoge wird mir im März 1935 durch einen Brief aus Australien bestätigt. In ihm heißt es: In The Truth About the Slump wird auf Seite 148 von A.R. Völd, Nielsen, New Zealand, berichtet, dass der Spectator am 16. Oktober 1920 mitteilt, dass ein jüdischer Bankier die Herausgabe von Jolys Dialogen finanzierte. Der Herausgeber war auch Jude. 3. Weitere jüdische Versuche, Joly zu vernebeln, zu tarnen. Nach Larousse, Dictionnaire Universel des 19. Jahrhunderts, hat Joly noch folgende Bücher geschrieben: Sequest Serale Adret, 1816, Le Barreau de Paris, 1863, Le Principles de 1789 von 1864, César, 1865, Recherches sur l'art de parvenir, 1866, Mon passé, mon programme, 1871, Le Tiers Parti républicain, Lettres à M. Casimir Perrier, 1872. Dazu schreibt uns ein englischer Weltdienstfreund, An World Service Erfurt. Zu ihren Briefe vom 30. November. Mein Freund T. berichtet nach mehrstündiger Arbeit im britischen Museum, dass folgende Bücher unter dem Namen Maurice Joly im Katalog zu finden sind: Die Protokolle und die Weltrevolution, The Protocols and the World Revolution, der Text der Protokolle. eine literarische Fälschung, gegründet auf den Gesprächen des Machiavelli und Montesquieu. A literary fallacy based on the dialogues of Machiavelli and Montesquieu. Die jüdische Gefahr, the Jewish peril, die Wahrheit über die Protokolle, the truth about the protocols. Historie Judeo-Maconique, die Geschichte der jüdischen Freimaurerei. Diese Liste bringt mich zum Lachen. Die Juden haben so viel Einfluss im britischen Museum, dass sie die Protokolle unter den Fälschungen bringen. Ich glaube, dass kein einziges dieser Bücher von Joly stammt. Die jüdische Gefahr, glaube ich, ist von Henry Joroff. Die Wahrheit über die Protokolle wurde von Lucien Wolff geschrieben. Die Geschichte der jüdischen Freimaurerei stammt wahrscheinlich von Joan. Daraus werden Sie sehen, dass Jolys Werke, die Sie erwähnen, hier nicht zu finden sind. Ich schlage vor, dass Sie es mit der Nationalbibliothek in Paris versuchen oder einer Landesbibliothek in Belgien. Warum versteckt Juda die Schriften Jolys? Ferner schreibt uns einige Wochen später ebenfalls ein Engländer: Jolys Bücher im britischen Museum. Mein Freund hat auf seinen Brief an den Bibliothekar keine Antwort erhalten. Wie ich Ihnen schon früher sagte, die beiden Bücher 1864 und 1868 sind nicht im Katalog des britischen Museums enthalten. Ein anderer Freund, ein Weißrusse, studierte die Protokolle von Nilus 1932 im britischen Museum und er sagt bestimmt, dass eins der beiden Bücher von Joly, wenn nicht beide, damals in der Bibliothek waren. Sie waren in einem besonderen Anhang der Bücherei untergebracht und er hatte in einem besonderen Schriftstück seine Unterschrift zu geben, bevor man ihm erlaubte, es zu sehen. Der Büchereiassistent legte ihm alle möglichen Schwierigkeiten in den Weg und er musste schließlich recht grob werden, bis das Buch hervorgeholt wurde. Er sagte, dass es früher im Hauptkatalog zu finden war, heute ist es nicht mehr darin. Es sieht aus, als wenn die Juden in der Tat Einfluss im britischen Museum haben. Was Joly anbetrifft, habe ich, rein durch Zufall, Folgendes gefunden.